Hallo, herzlich willkommen bei My Tide und zu unserer dritten Folge von African Business Make History, Her Story. Die neue Podcast-Serie von My Tide möchte von afrikanischen Unternehmerinnen berichten, die die Entwicklung auf und für den Kontinent vorantreiben, die neue Visionen setzen mit ihren Ideen und innovativer Teamarbeit, mit kreativer Nutzung lokaler Ressourcen oder Technologie, die Arbeitsplätze schaffen. Und vor allem möchten wir den Frauen unter den afrikanischen Entrepreneurs eine Chance geben, den Unternehmergeist in anderen Frauen und Männern zu wecken. Mein Name ist Claudia Wegner, auch bekannt als Dr. Mutinta. Und heute bin ich nicht allein. Wir haben eine junge Dame hier im Studio, die sich gerne vorstellen möchte. Genau, danke Claudia. Ich bin die Tasnee, ich bin 19 Jahre alt, lebe hier in Deutschland, komme aber aus Togo. Schön, dass du dabei bist, Tasnim. Letzte Woche habe ich Tasnim ein Stück Seife gegeben. Wir haben es hier auch vor uns liegen. Und ich habe ihr ein bisschen davon erzählt, wer das produziert hat, wo und wie. Ich hatte von solchen Projekten noch nie gehört. Ich komme aus Togo, das ist im Westen Afrikas. Aber ich bin hier in Deutschland geboren. Ich war noch nicht auf dem afrikanischen Kontinent. Ich weiß ein wenig von dem, was meine Eltern uns über Togo erzählt haben. Und ich sehe, wie meine Eltern und wir und andere afrikanische Freunde hier in Dortmund leben und arbeiten, sich eine Zukunft aufbauen. Das alles, was Claudia mir erzählt hat, hat mich neugierig gemacht. Wie sieht das tagtägliche Leben und Arbeiten auf dem Land für die Frauen in ländlichen Gebieten aus? Und das vor allem in der Nähe des Sambesi-Flusses. Und was für Geschäfte sind das, die die Frauen dort betreiben? Ich möchte mehr über diese Seife wissen. Kein Problem, Tasnim. Danke für dein Interesse. Vielleicht bist du ja auch nicht die Einzige, die sich für die Geschäftserfahrung der Tonga-Frauen interessieren würde. Na dann mal los zu den Tonga-Frauen im Sambesi-Tal. Also zunächst würde ich gern wissen, wie du überhaupt dorthin gekommen bist. Also wie ist es dazu gekommen, dass du mit der Organisation in Kontakt getreten bist? Okay, danke. Das nehmen. Es könnte eine lange Geschichte werden, denn du bist hier an eine Geschichtenerzählerin geraten. Aber ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Das Geschichtenerzählen und das Zuhören und auch das Radio, da bin ich zu Hause. Hier in Deutschland und auch auf dem afrikanischen Kontinent mache ich eigentlich ganz ähnliche Dinge. Und zwar unterstütze ich Gruppen und Organisationen bei der Erstellung eigener Medien und überhaupt einen Zugang zu finden zu den digitalen Medien und zu unserem Informationszeitalter. Ich arbeite also oft mit Menschen, für die ist es der erste Kontakt mit solchen digitalen Geräten. Und wenn ich auf den afrikanischen Kontinent gehe, dann gehe ich dort als Freiwillige hin zu Organisationen in Sachen Medien. Und so bin ich auch bei der Frauenorganisation Subo Trust angekommen. Und nachdem ich sie schon eine Weile kannte, ein Jahr, also 2012 war ich das erste Mal da, 2016 haben wir ein Projekt gemacht. Und so ein Projekt, um die eigene Medienproduktion in Bewegung zu setzen, ist ganz oft mündliches Geschichtenerzählen, sogenannte Oral History. Also, dass die Frauen lernen, wie man so ein Aufnahmegerät benutzt, wie man das einsetzen kann, um sein Leben und seine Arbeit und seine Kultur zu dokumentieren. Wer sind wir? Was machen wir? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hingehen? Da geht es dann sowohl um die eigene Geschichte und Kultur, als auch um die Projekte, die diese Frauen machen. Und das fällt unter dem Begriff im Deutschen Einkommen generierende Projekte, also Economic Empowerment Projects, ökonomische Teilnahme der Frauen am Leben zu erweitern. Und da wollte ich dir jetzt mal ein Lied vorspielen. Hör dir mal dies an. Wow, es klingt, als würden die Frauen Spaß haben und irgendwie zusammen das Lied singen hier, als wären die zusammen in einem Stuhlkreis oder stehen und hier an deren Produktion weiterarbeiten und nebenbei durch dieses Lied Spaß haben. Genau so war es. Sie haben das Lied gesungen, da kam sie gerade von der Arbeit. Sie sprangen gerade von so einem Wagen alle runter und haben mir das dann vorgesungen. Oder sie sangen schon auf dem Wagen und haben es mir dann nochmal vorgesungen, auch für das Aufnahmegerät. Und ja, also es sind Frauen, die zusammenarbeiten. Und was sie singen ist, sie sagen, Frauen, lass uns zusammenkommen und für uns selber arbeiten. Ja, und das, du hast es ja auch gehört, sowas gibt Kraft, wenn man sowas zusammen singt. Das Motto von Subotrust, der Frauenorganisation, es heißt Bringing Women Together for Self-Empowerment, also Frauen zusammenzubringen, dass sie Schritte zusammentun, um ihr Leben selbstbestimmt zu verbessern. Und das Wort für, das kommt auch in mehreren der Lieder vor, das Wort für Geschäftsfrauen, für Unternehmerinnen in der Landessprache, Chitonga, ist Bindauko Banagasi, Business Women. Sehr interessant. Erzähl uns ein bisschen mehr über die Gegend. Also wie können wir uns das Leben der Frauen im Sambesi-Tal vorstellen? Okay, also der Sambesi ist einer der größten Flüsse des südlichen Afrikas. Er schlängelt sich durch mehrere Länder im südlichen Afrika, mündet in den Indischen Ozean. Und der Sambesi ist ein Flusstal, also Tiefland, während der meiste Teil des afrikanischen Kontinents auf einem Hochplateau liegt. Und dieses Tiefland bekommt Regen ganz zum Schluss und ganz wenig. Es ist sehr heiß und trocken dort. Wir sprechen außerdem über das Grenzgebiet des heutigen, zwischen dem heutigen Simbabwe und Sambia. Binga gilt außerdem heute sozusagen als Inbegriff des Abgelegenen. Ein Ort am Ende der Welt. Hier, die Menschen, die hier leben, die werden immer etwas als Hinterwäldler belächelt. Und das ist nicht einfach so natürlicherweise. Dafür könnte man Gründe finden in Geschichte und Politik. Wenn keine Straßen gebaut werden, dann wird ein Gebiet abgelegen. Die modernen Staatsgrenzen sind ein Erbe der Kolonisation. Die Tonga lebten vorher zu beiden Seiten des Flusses, ein Volk. Da gab es keine modernen Nationen, Simbabwe und Sambia. Das war in vorkolonialer Zeit, während heute die Tonga in Simbabwe eine Minderheit sind. Eine ethnische Minderheit und auch dadurch etwas belächelt und verspöttelt und ausgeschlossen am Rande des Landes im Norden von Simbabwe. Ja. Aber hier mal ein kleiner Detail aus dem Leben der Frauen. Die Tonga-Frauen sind berühmt, sogar weltberühmt heute, für ihre Korbflechtkunst. Wenn du auf sozialen Medien nachsuchst, dann wirst du viele, viele Bilder finden. Tonga-Baskets. Und auch Subos Frauengruppen flechten Körbe zusammen. Die treffen sich dann auch regelmäßig zusammen und flechten die Körbe aus dem Palmenblatt Ilala. Also eine lokale Ressource. Für das Palmenblatt braucht man nichts zahlen. Da geht man nur in den Busch und sammelt das. Und bereitet das dann schon recht arbeitsaufwendig vor für das Weben. Und dieses Projekt, das Ilala Kunsthandwerk-Projekt, haben wir auch mit den Frauen dokumentiert. Und dabei habe ich gelernt, dass die Muster, die auf den Körben sind, verschiedene Dinge sagen und bedeuten und verschiedene Ursprünge haben. Und die Frauen haben mir interessanterweise erzählt, dass das Muster, einige Muster auf den Körben, käme vom Perlenschmuck der Tonga. Und da sie die Perlen heute nicht mehr haben, würden sie die Muster in die Körbe flechten. Because right now we don't have the beads, so they are taking those patterns from the beads to the baskets. Wie sind denn die Frauen im Zambezi-Tal an diese Perlen gekommen und wieso haben sie diese nicht mehr? Ja, das ist eine interessante Geschichte, wo ich auch nur Vermutungen anstellen kann und die kleinen Stückchen, die ich weiß, zusammenpuzzeln. Als der Sambesi hier noch ein Fluss war, lebten die Tonga also zu beiden Seiten. Sie sind das indigene Volk dieser Gegend, des Sambesi-Tals. Und der Fluss war ihre Hauptressource, wirklich buchstäblich die Quelle ihres Lebens. Sie haben in den Überschwemmungsgebieten Landwirtschaft betrieben und vom Fischfang gelebt. Darüber hinaus, denke ich aber, war so ein Fluss, ein großer Fluss, eine Verkehrsverbindung, eine Handelsverbindung, sozusagen eine Schnellstraße durch das südliche Afrika. Und in vorkolonialer Zeit, denke ich mir, müssen also die Tonga wohl schon einmal an einem Welthandel teilgenommen haben. Denn sie hatten Perlen und diese Perlen wurden nicht in Simbabwe oder Binga oder in der Region hergestellt. Gleichzeitig waren die Tonga aber berühmt für ihren Perlenschmuck. Und wenn man Perlen tragen konnte, bedeutete das, man war reich. Perlen waren ein Zahlungsmittel in vorkolonialer Zeit auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist echt erstaunlich. Du meintest, als der Sambesi noch ein Fluss war, ist es heute kein Fluss mehr? Der Sambesi ist immer noch einer der größten Flüsse auf dem afrikanischen Kontinent. Aber hier ist noch ein weiteres Stückchen Geschichte verborgen. Und zwar gab es Ende der 50er Jahre wurde ein sogenanntes Entwicklungsprojekt der Weltbank verwirklicht. Zu der Zeit hatten wir noch Kolonisation und die Kolonialherren, also Briten in dem Gebiet, brauchten zur Entwicklung der Kolonien Wasser und Strom für die Städte und für die Entwicklung der Industrien. Dazu wurde ein riesiger Staudamm gebaut, quer durchs Sambesi-Tal und das Wasser des Sambesi aufgestaut und das Tal überflutet. Das heißt, der Lebensraum der Tonga versank in einem riesigen See, der heute als Karibasee bekannt ist und zu der Zeit Ende der 50er Jahre einer der größten menschengemachten Stauseen. Die Tonga selber Denen wurden natürlich alle möglichen Versprechungen gemacht, aber sie profitieren bis heute kaum von Wasser und Elektrizität. Das geht an ihnen vorbei in die Städte und die Industrien. Sie haben praktisch alles verloren. Sie wurden einfach in Lastwagen gepackt und abtransportiert und in den höheren Gebieten des Tales angesiedelt, das sehr, sehr trocken ist und in dem man kaum Landwirtschaft, selbst zum Überleben, machen kann. Das heißt, sie haben darüber hinaus auch vielleicht noch mindestens 2 Generationen verloren, bevor sie sich einigermaßen wieder von diesem Trauma der Zwangsumsiedlung erholen konnten. Also wenn wir über dieses Gebiet reden und über die Frauen und die Geschäfte, die hier passieren, dann müssen wir immer auch diese Geschichte bedenken und im Hinterkopf haben. Es ist nicht nur eine lokale Geschichte, denke ich mir mal, sondern es ist auch eine globale Geschichte. Man könnte sie als Kampf für globale Ressourcen erzählen, für Wasser, für Energie, für Rohstoffe. Okay, das ist eigentlich sogar schon mehr, als ich wissen wollte. Aber es gibt halt auf jeden Fall so einen Einblick darauf, wie die Frauen dort in Binga leben, wie die Situation dort für die ist. Aber was hat die historische Geschichte mit der Seifenherstellung zu tun? Also wie kommen wir von der historischen Geschichte zur Seifenherstellung? Auf der Seife sind die Buchstaben ZUBO, also Subo, zu lesen. Was bedeutet das? Ja, das ist eine gute Frage. Haben wir ja noch nicht geklärt, obwohl wir schon von Subo Trust, der Frauenorganisation, gesprochen haben. Subo ist keine Abkürzung, wie eventuell viele Menschen vermuten werden, sondern es ist ein Wort in der Landessprache Chitonga und es bedeutet den Korb, mit dem man zum Fischen geht. Und das Fischen im Sambesi-Fluss haben die Frauen kollektiv zusammen gemacht. Also Fisch ist bis heute eine der ganz wichtigen lokalen Ressourcen zum Überleben vor Ort, aber auch heute zum Verkaufen. Aber die Geschichte ist dieser, dass der Fluss wurde aufgestaut zum See. Die Frauen haben im seichten fließenden Wasser zusammengefischt. Und zwar hat immer eine Frau die Fische sozusagen aufgescheucht und die anderen haben einen Halbrund geformt und haben die Fische mit den Körben gefangen. Das ging also nur in Zusammenarbeit. Und diese Teamarbeit, den Lebensunterhalt, Teamarbeit und den sozialen Raum des Zusammenarbeitens, den haben die Frauen dadurch verloren, dass der Fluss zum See wurde und dass auch das Fischen zur Männersache wurde. Denn auf dem See gingen dann die Männer in Booten zum Fischen, in sogenannten Carpenter Rigs. Und die Frauen haben diese Betätigung und dieses Business des Fischfangs und Verkauf verloren. Es gibt ein Projekt von Subo, wo sie es tatsächlich geschafft haben, eine Kollektive von Frauen zurück auf den See zu bringen. Das ist nochmal eine extra Geschichte und ein extra Kampf, aber das haben sie auch geschafft. Es geht eben bei Subo immer darum, und deswegen steht auch dieser Name des Fischkorps hier auf der Seife und ist der Name der Organisation geworden. Subo ist Programm geworden, die Teamarbeit der Frauen, das ist der Anfang von allem, der Anfang von aller Entwicklung und von aller Geschäftstätigkeit und neuen Unternehmen. Das fängt mit Zusammenarbeit an. Und dafür steht der Name Subo. We believe in social cohesion, where women come together. If they do the weaving, it's not like they'll be quiet. Say that they'll be singing. Mm-hmm. Say that they'll be discussing issues probably that affect them. Mm. And in the process, they come up with solutions with some of the social problems. So that's the advantage of them. Stimmt. In dem Lied konnte ich das hören, dass es um Teamwork geht. Und hier auf der Verpackung steht es ja auch, Subo, Bringing Women Together for Self-Empowerment. Genau, Frauen zusammenzubringen, dass sie ihr Leben selbstbestimmt verändern, verbessern können. Und es geht Subo dabei immer darum, neue Wege in der Nutzung von lokalen Ressourcen zu finden oder zusammen zu entwickeln. Also nicht nur Rohstoffe zu verkaufen, sondern die lokalen Rohstoffe vor Ort zu verarbeiten, zu Produkten, die sie dann mit Mehrwert verkaufen können. Okay, verstehe. Also ist die Seife ein Produkt von den Frauen, das die dann hergestellt haben? Genau, so ein Produkt, wo sie etwas weiterverarbeitet haben, nicht wahr? Alles klar. Auf der Bandrolle um die Seife lesen wir auf Deutsch Jatropha-Seife. Was genau ist eine Jatropha? Also es muss wohl eine Art Rohstoff sein, um die Seife herzustellen. Genau, Jatropha ist eine lokale Pflanze dort. Und zwar ein Busch, relativ kleine Pflanze, die oft als Heckenpflanze benutzt wird. Zum Beispiel als Schutz um Höfe und Hütten. Die Tonga haben diese Samen traditionell genutzt. Sie haben also schon in vorkolonialer Zeit gewusst, dass diese Samen, oder ausprobiert, dass diese Samen ein Öl enthalten. Und dieses Öl kann man zum Beispiel als Lampenöl benutzen, es verbrennen. Man kann damit auch, das haben mir auch die Frauen bei unseren Dokumentationen erzählt, man kann damit auch, oder es wurde benutzt, um Leder zu gerben, in Ledergerbung. Also das heißt also, um Leder weich zu machen und weiter zu verarbeiten zu Kleidung oder Taschen oder dergleichen. Also der Rohstoff für die Seife in diesem Falle ist dieser Samen, Jatropha. Vielleicht sollten wir noch erzählen, wie die Frauen zusammenarbeiten in diesem Projekt. Also es gibt erstmal die Frauen, die in den Dörfern die Samen sammeln zusammen. Und da sind mehrere hundert Frauen, die das sammeln. Und Subo sammelt dann von den Frauen das alles ein, die Samen, und bringt es zu dem Zentrum. Und in dem Zentrum werden die Samen gepresst, zu Öl verarbeitet. Die Frauen, die sammeln, kriegen ein kleines Entgelt. Als Hintergrund dafür sollte man wissen, dass die Frauen normalerweise in diesem Gebiet nicht mehr als $2 am Tag zur Verfügung haben. Also jede kleine Geldeinnahme hilft, das Haushaltseinkommen zu verbessern. Und solche Dinge wie die Schulgebühren der Kinder und dergleichen zu bezahlen. Ja, und dann gibt es noch zwei Teams von Frauen, die im Zentrum die Seife produzieren. Das heißt also, das Öl anmischen und dann in die Formen für die Seife. Das sind so lange Holzformen, die sie selber zusammenschrauben, und dann wird die Flüssigkeit da reingegossen und muss fest werden. Und das dauert auch immer Zeit, je nach Wetter. Und das macht ein Team von 12 Frauen. Die kommen aus den 6 Bezirken, in denen Subo repräsentiert ist. Und diese Frauen, diese Produktionsassistenten in der Produktion der Seife, die werden auch bezahlt. Die kommen dann zum Zentrum und bleiben da, so viel ich weiß, ungefähr 3 Wochen, sind weg von ihrer Familie, manchmal mit den kleinen Kindern, die haben sie dann dabei. Und dann arbeiten sie da in der Produktion Und das ist, wie ich eben beschrieben habe, schon ziemlich aufwendig, dass man jeden Tag bestimmte Schritte tun muss und dann wieder warten und dann wieder neues Öl ansetzen und so weiter. Also das ist ein recht langwieriger Prozess. Okay, hi, my name is Amuchindo Kumba. I just bought a Binga soap. It's a natural handmade by women from Binga soap. With me, according to what we've talked with Macho and Moleya from Binga, the soap is extremely very good. I love soaps that are very natural because as people who know Pumba very well, commonly known as Puchi, she loves natural. Okay, interessant. Haben denn die Frauen dort vor, das Produkt zu exportieren, also nach außen zu bringen, zum Beispiel hier nach Deutschland? Okay, also diese Seife hier, die kann man inzwischen in Deutschland kaufen über einige Partnerorganisationen. Und zwar hat Subo zur Realisierung des Projekts, Subo selber hatte zwar die Idee für dieses Projekt, aber zur Realisierung ist halt einfach in dem Gebiet fehlt es an Kapital, wie du dir vielleicht denken kannst von all dem, was ich erzählt habe. Und da hat Subo einen europäischen Partner gefunden, und zwar in Deutschland das Welthaus in Bielefeld, die sich darum kümmern, Gebergelder aufzutreiben für dieses neue Unternehmen der Seifenproduktion am Sambesi. Eine Seifenmanufaktur. Im Augenblick wird also diese unparfümierte Seife nach Deutschland eingeführt. Das ist einfach jetzt eine Vereinbarung zwischen Welthaus und Subo. Die Frauen in der Manufaktur, in Subos Manufaktur, stellen aber unterschiedliche Seifen her. Sie stellen auch parfümierte Seifen her. Sie stellen auch eine wunderbare Haushaltsseife her, eine schwarze Seife. Die wird aus ungefiltertem Öl gemacht und ja, wird im Augenblick leider noch nicht in Deutschland eingeführt. Es gibt da also noch Potenziale. Und ja, der Partner in Bielefeld, also Welthaus, die haben eine Firma gefunden, die für 2 Jahre die Seifen einkaufen will und als Werbegeschenk an seine Kunden, an ihre Kunden gibt. Das ist nur ein Anfang. Es muss natürlich weitergehen. Also Subo ist auch ständig dabei, in der Region neue Partner zu finden. In der direkten Region in Binga kannst du dir vielleicht vorstellen, da ist der Markt sehr klein. Da kann man nicht genug verkaufen, um wirklich zu existieren. Subo sorgt aber auch dafür, dass die Seifen auf Messen präsentiert werden, also zum Beispiel in Harare oder Lusaka. Nimmt Subo die auch auf Messen, die Seifen. Und dadurch finden die Frauen auch lokal Partner zum Verkaufen. Aber Auslandsverkäufe und Exporte sind natürlich besonders einträglich. Und da ist Subo auch auf jeden Fall immer auf der Suche, das zu erweitern, Schritt für Schritt. Aber lokal, also ist auch die Seife, das sind so Dinge in meiner Erinnerung geblieben, dass zum Beispiel die Cuttings von der Seife, also wenn sie diese langen Seifenstücke in kleine Quadrate schneiden, dann entsteht einiges an Überbleibsel und die werden gemahlen und dann wird das zu Seifenpulver, was sie ganz stolz mit nach Hause nehmen, also Seifenpulver zum Wäschewaschen. Und was auch wirklich hilft, weil Markenprodukte natürlich irre teuer sind und das Vielfache kosten von so einer Haushaltsseife von Subo. Wow, ich bin echt beeindruckt. Geschäftsfrauen in den ländlichen Gebieten des Sambesi-Tals haben wir nun kennengelernt. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Und wie nebenbei haben wir mit Hilfe der Tonga-Frauen in Binga unversehens einen uns wenig vertrauten Blick auf unsere globalen Zusammenhänge werfen können. Ich bin nun richtig neugierig geworden. Du kannst mich schon bald auf der Suche nach Geschäftsfrauen in Togo finden. Das wäre absolut fantastisch, Tasnim, wenn du das machst und uns erzählst von spannenden Projekten von Frauen in Togo und was für Unternehmen sie gegründet haben. Ich möchte hier noch hinzufügen, dass die Musik, die wir in diesem Podcast hören, speziell den Frauen im Sambesi-Tal gewidmet ist. Und zwar wurden die Originalaufnahmen bei meinem ersten Besuch in Binga 2012 gemacht. Die Musik ist Teil eines Albums von Tanzmusik und sie wurde von der kanadischen Künstlerin Crystal Favel, auch als DJ Quai bekannt, gemacht. Und zwar hat DJ Quai die Aufnahmen der Tonga, die Stimmen und Geschichten der Tonga gehört und hat gesagt, wow, das ist auch unsere Geschichte der indigenen Urbevölkerung in Kanada. Ich werde ein Album mit meiner Musik produzieren und das den Tonga widmen, denn die sind meine Verwandten. Und dieses Album gibt es und daraus spielen wir hier Auszüge. Wow, auch hier wieder dieselben Werte, Teamarbeit und gemeinsame Weiterverarbeitung. Und sogar Erfahrungsaustausch selbst über Kontinente hinweg. Danke fürs Zuhören. Mujale Gabotu. Auf bald. Dies ist My Tide Radio. Sie hörten die dritte Folge von African Business Make History, Hair Story. Afrikanische Unternehmerinnen machen Geschichte. Durch die Sendung führten Tasnim Barko und Dr. Mutinta.